mir, wenn du zu flüchten versuchst. Ich bin ein Albtraum aus einer Realität. Hör auf zu schreien, für dich ist es jetzt zu spät. Realität, Freddy Krüger. zur tödlichen Realität. Freddy Krüger, ich bin ein Albtraum. Freddy Krüger, werde zur tödlichen Realität. Freddy Krüger. Schließe deine Tür. 5 und 6. Nimm dein Kruzifix. 7 und 8. Spiel.